schon, mein Freund, dass dich Jesus retten kann, denn er nimmt die Sünde an, auch dich, auch dich. Weißt du schon, mein Freund, dass Jesu teures Blut deinen Schaden machte gut am Kreuz. Oh, weißt du, wie er mit dem Tode stritt, wie viel Tränen er vergoss für dich. Oh, weißt du, wie er starb, wie er dir schon, mein Freund, dass der Heiland kommt zurück, dann beginnt das wahre Glück in Ewigkeit. Weißt du schon, mein Freund, wenn der liebe Morgen graut, dann wird heimgeholt die Braut des schon, mein Freund, dass auch du verloren bist, wenn der Heiland noch nicht ist, dein Eigentum. Bring ihm deine Sünd, oh komm ein verlorenes Kind, Jesus nimmt auch dich noch an. Todes Frieden.